kommt gerade zurück aus Calais. Dorthin hat sie heute unter anderem Frankreichs Premier Manuel Valls und EU-Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans begleitet. Welchen Eindruck hat Calais auf Sie und die Politiker hinterlassen? Einen wirklich bedrückenden. Was man sehen konnte, wenn man wollte, vom Dschungel, das sah man aus den Fensterscheiben des Busses der Delegation heraus. Eine kleine Stadt, die man wirklich eigentlich nur als Slum bezeichnen kann, mit vielleicht rund 3000 Menschen, hauptsächlich aus dem Sudan und aus Eritrea, die dort leben. Der ist ungefähr 4 Kilometer außerhalb der Stadt Calais, ungefähr 7 Kilometer übrigens weg vom Eurotunnel. Ich hatte geglaubt, das wäre sozusagen nebenan, aber das ist schon mal ein Fußmarsch von mindestens 1,5 Stunden, um zum Eurotunnel zu kommen. Und diese kleine Zeltstadt, die dort gibt, das ist wirklich sehr behelfsmäßig. Es hatte geregnet, es regnet. Das heißt, das Ganze ist eigentlich eine riesengroße Pfütze und die Menschen leben dort zwischen Behelfszelten, Müll, Holzpaletten, ausrangierten Möbeln, die sie benutzen, Wäsche, die irgendwo aufgehängt ist und nicht mehr trocknen kann. Sehr, sehr bedrückend. Wie werden die Flüchtlinge dort betreut? In dieser Zeltstadt eigentlich gar nicht. Es gibt einige wenige Toiletten und einige wenige Wasserhähne in dieser kleinen Zeltstadt. Aber direkt gegenüber gibt es ein Tageszentrum, das eine Organisation leitet mit Unterstützung vom Frankreichs Staat. Und das ist eine Art Tageszentrum. Da können die Flüchtlinge zwischen mittags und 20 Uhr hinkommen. Sie kriegen da eine warme Mahlzeit. Bis zu 2400 werden da ausgegeben im Moment. Sie können duschen, sie können sich waschen, sie können sich einfach mal eine Runde entspannen in einem sicheren, entspannteren Umfeld. Und dort ist auch Platz für 115 Frauen und Kinder, also die Schutzbedürftigsten unter den Schutzbedürftigen, die dort in so einer Art Containerdorf auf Doppelstockbecken auch einen Schlafplatz haben. Großbritannien und Frankreich schotten den Kanaltunnel ab, verstärken immer wieder die Sicherheitskräfte dort. Mit welcher Botschaft sind die Spitzenpolitiker heute nach Calais gekommen? Kurz auf einen Punkt gebracht ist die Botschaft, Calais ist nicht allein. Das war einmal dem französischen Regierungschef Valls sehr, sehr wichtig zu sagen, der Staat Frankreich steht hinter euch und unterstützt euch mit Geld, aber eben auch mit Logistik und ist an eurer Seite. Aber auch die EU und der EU-Vizekommissionspräsident Timmermans machte ganz klar, indem er es auch sagte, kein Land ist allein mit dieser Situation. Wir helfen, wo wir können. Es wurde dann auch von Seiten der EU Geld versprochen, um die 5 Millionen, dass aus diesem Behelfsdorf zumindest mal für 1500 Menschen festere Zeltunterkünfte werden können und dass man auch helfen kann, dass die, die dort keine Unterkunft finden, umverteilt werden auf andere Stellen in Frankreich. Aber er appellierte eben auch sehr deutlich und ohne sich da wirklich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, nochmal an alle EU-Länder, lobte in diesem Zusammenhang Frankreich und Deutschland, aber sagte auch nochmal, es muss allen klar sein, dass sich niemand wegducken kann aus dieser Situation, aus dieser Herausforderung und dass man sie wirklich nur gesamteuropäisch lösen könnte und dass es nicht eine Lösung wäre, überall Barrieren und Zäune zu bauen und sich abzuschotten. Das wäre eine Anstrengung, die gesamteuropäisch sein müsste und die immer auch vor dem Hintergrund der europäischen Werte, der Menschlichkeit, der Humanität geleistet werden müsste. Barrieren und Abschottung, ein klares Signal an Ungarn, das heute nämlich den Grenzzaun zur Grenze rüber zu Serbien fertiggestellt hat. Sicherlich, es wurde auch Ungarn erwähnt, aber gleichzeitig wurde Ungarn auch Hilfe angeboten, indem der EU-Vizekommissionspräsident sagte, wenn Ungarn es möchte, kann die EU dort ein Aufnahmezentrum errichten, kann dort dann helfen mit dem Empfang der Flüchtlinge und auch bei der Prozedur, bei der Erkennung, bei der Abwicklung von Asylverfahren und Ähnlichem. Also mahnen und gleichzeitig Hilfe anbieten. Annette Riedel über die Situation der Flüchtlinge in Calais. Ein weiterer